Soweit Monta mit dem Stück Farewell, Dear Ghost von der Platte Where Circles Begin von 2004 zu unserem heutigen Klangfarbenmotto Rotwein. War ja vorhin schon gesagt worden, dass Rotwein und Sekt sich auch ziemlich unterscheiden und wahrscheinlich auch darin, dass Sekt sich tendenziell vielleicht eher Richtung Zukunft richtet, wohingegen Rotwein eher den melancholischen, traurigen Blick zurück. Das ist ja eine interessante Interpretation, finde ich aber ganz überzeugend erstmal so. Okay. Und darin dann auch die Zirkel, Where Circles Begin. Ihr hört das Freie Senderkombinat, die Frühstückssendung, das Brett im Rahmen von Studio F und wir haben ja eben den zweiten Teil gehört, den zweiten Unterabschnitt des ersten Blocks sozusagen, des Interviews mit Ricardo Dominguez und würden jetzt gerne noch auf ein, zwei Sachen zurückkommen, auch im Sinne einer Übersetzung dessen, was wir eben gehört haben, und ich würde da gerne erstmal dich bitten, könntest du kurz was dazu sagen, was The Thing ist, wovon es ja bis, ich glaube, Herbst letzten Jahres auch einen Hamburger Ableger gab? Ja, The Thing war, sollte man vielleicht eher sagen, also es gibt es noch online, es ist noch archiviert, aber ich glaube, als aktiver Zusammenschluss muss man von war, also es war eine sehr interessante, ein Versuch, ein Austausch von kritischen Künstlern und Künstlern, erstmal New York zentriert, sich mit der Frage, was elektronische Medien, was diese ganzen Technologien bedeuten, was sie machen können, auseinanderzusetzen. Also eine Art Austauschplattform im Internet klingt jetzt irgendwie von heute irgendwie relativ, aus heutiger Sicht betrachtet, relativ lapidar. Aber das musste auch erstmal erfunden werden und das waren sozusagen die Ersten, die das eben mal gemacht haben, damals, 1994. Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Angriffen, auf, die dort im Rahmen von Electronic Civil Disobedience Ricardo Dominguez mit anderen zusammen da gestartet hat. Also ist das richtig, so wie ich das verstanden habe, haben die sozusagen die sogenannten Supercomputers, da wäre vielleicht auch nochmal die Frage, was das genau ist, von der University of California genutzt, um unter anderem sogar Aktionen gegen die Uni selbst zu machen, zum Beispiel in Bezug auf so Nanotechnologie. Oder? Also Supercomputers wäre, glaube ich, jetzt erstmal einfach eine Unterscheidung, einfach von normalen Computern wie unsere Desktop-Rechner oder so. Also es sind Computer, die einfach eine sehr hohe Leistung haben, sehr teuer sind, oft bereitgestellt werden für bestimmte Berechnungen von Simulationen zum Beispiel, von Wetterberechnungen, Wettervorhersagen. Also dafür diese Gruppe von Computern werden, glaube ich, so grob jetzt mal gesagt Supercomputers genannt. Ja, und was eben tatsächlich überraschend ist, was er gesagt hat, dass eben diese Supercomputers der University of California eben benutzt werden im Seminar, wenn man so möchte, im praktischen Teil des Seminars bei ihm an der Uni, um eben Aktionen des elektronischen zivilen Ungehorsams durchzuführen. Sie werden also sozusagen als Mittel für politische Zwecke benutzt. Ob das jetzt konkret auch wiederum gegen die Universität selber gerichtet war oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, wie er sagte, wurden mexikanische Regierungsrechner angegriffen und auch andere Firmenrechner. Also sozusagen die Verfügbarkeit der Supercomputers an den Unis wird hier umgebogen, weg von der üblichen Forschung, die dann betrieben wird, hin zu einer aktivistischen Forschung. Und das, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist aber bisher sozusagen einfach so durchgegangen. Da weiß ich nicht. Ja, ich meine, er sagt das. Ich hab das erstmal so akzeptiert. Wenn er das so sagt, dann glaube ich ihm das erstmal. Ob das nun sozusagen innerhalb der nächsten 10 Jahre so bleiben wird, das ist natürlich eine offene Frage. Also das sind alles Aushandlungen, die da passieren. Mein Eindruck ist, dass er mit seinem Bang Lab in diesem Rahmen von diesem California Institute of Technology, wo sich das alles bewegt, und im Rahmen des Visual Arts Department schon eher mal in eine Institution gelandet ist, die relativ offen ist für viele Fragen und wo es auch sehr stark darum geht, eben interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Das kann man erstmal so, glaube ich, festhalten. Okay. Die können das sozusagen aushalten. dass da so jemand so einen Kram macht. Und ja, und da eben auch das wird dann sicher auch innerhalb der Uni zu Diskussionen führen. Aber genau darum geht es ja auch. Also ich meine, man, es ist ja nun nicht so die Frage, wieso ist es gerechtfertigt, Supercomputers sich anzuschaffen, die militärische Simulation berechnen? Ist das eigentlich nicht das viel Skandalösere daran oder so? Also da geht es um Aushandlungen. Einen Punkt habe ich noch, auch im Sinne von Übersetzung und Nachreichen von Sachen, die vielleicht ein bisschen unverständlich gewesen sein mögen, eben in dem Interview. Er sagt ja da, dass es nicht nur, also nur, dass es sich gegen das University of California System selber gerichtet hat, gegen verschiedene Regierungsrechner, also nur französische, mexikanische und US-amerikanische, sondern auch gegen die Minutemen, was ja anscheinend so eine Art mindestens rechte Bürgermiliz an der Grenze ist. Ja, die Minutemen sind ein Problem, ein großes Problem. Minutemen sind, also euphemistisch gesagt, Patrioten. Auf jeden Fall gibt es da einen hohen rassistischen Anteil in ihrer Motivation. Das sind die aber auch eben bis hin zu paramilitärische Strukturen haben und sozusagen das in einer Art Selbstermächtigung den Strom der Migrantinnen und Migranten von Süden nach Norden selbst regulieren möchten. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube auch, dass es im Rahmen verschiedener Gesetzgebungen in den 90ern, die auch sozusagen bis zu einem gewissen Moment legalisiert wurden, sozusagen als Bürgerwehr oder wie man das auch immer übersetzen soll. Und die sind natürlich ein aktiver Gegenspieler zu den politischen Projekten von Ricardo. Und da haben die dann eben auch ähnliche Aktionen gemacht, wie man das jetzt von der Deportation Class kannte, oder wie? Weil er hat ja gesagt, es gab Actions gegen deren Webseite. Ja, also ja, auch, dass sie sozusagen genau, so eine genau. Art virtuelles Sit-In da gemacht haben oder ähnliches. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir damit zur letzten Frage unseres ersten Blocks des Interviews mit Ricardo Dominguez. Genau, da habe ich einfach ihn mal die relativ lapidare Frage gestellt, was sozusagen sein Begriff, was er sich unter mobilen Medien vorstellt, auch eine Frage, die mich im Rahmen meiner Forschung sehr stark interessiert. Und das ist schon ganz interessant, was er dazu sagt. Well, what is mobile media for me? As I said, I think at this particular point, it is an affective tool. Affective in terms of the kind of post-contemporary question of affect, which is somewhat unconscious, a part of a somatic architecture, a new architecture of the body that interfaces with this kind of data body that has traditionally been bound to anchors of, you know, your laptop, connectivity issues, right? And so the mobility or the mobile body, mobile technology is one which is unanchored to kind of the structure of older forms of connectivity. It is now more kind of cloud-based. You know, we used to call it utility fog. Back in the 80s, you know, we would have utility fogs. And so in a certain sense, affective mobility is a utility fog. Fog in both the best sense, and that one is covered completely, but also it does offer a kind of inability to see clearly, I think, to a certain degree. So it mobilizes the body and bodies to form, reform in terms of contact. No longer connectivity, right? I want to go hang out at the party with an individual, or I want to meet about something. So it's no longer about connection, but contact. It's no longer about kind of access, but location. And in a certain sense, there's also the question of dislocation, which I think is kind of the other side of the problematic of the somatic architecture. And so how does this play itself out? If you go back to Elias Canetti's Crowds of Power, he thinks out of certain questions of the crowd. Yes. There's the crystalline crowd, yes. There's the wet crowd, rain crowd. And I think what happens with the utility fog of the somatic architecture of affective mobility is that different types of contact occur, right? It could be kind of a crystalline contact, which is quickly emerging, but is very fragile, breaks down. It could be a hard crowd, bunker-like, and becomes quickly immobile. It could be one which is kind of like a storm, breaks out quickly, but dries up, right? So, and each of those have their own kind of potentials and impossibilities. So I think at this time, we're in a space where we are kind of in contact with the technologically driven effects. You know, we can use our augmented reality to see people's notes. We can call our friends, you know, so all these kind of elements have been established. We have seen kind of waves of its use politically. Some worked out, some didn't. So I guess on a conceptual level, which is much more abstract, is how can we then define each of these kind of mobilities in the sense of conceptual engineering? And we may have to approach it in this kind of liminal zone between technological utility and effect and this question of somatic affect. And each of them, I think, are still in rapid development. And so our job is to see what kind of in-between liminalities are occurring, again, seeking these kind of social accidents, technological accidents. Even though Virilio has said, oh, in a society, the accident is the bad. Sometimes I think, like Baudrillard and others, what we learn is kind of a deep critique of a question. Say simulation is bad, the speed of accidents is bad. But I've always found that maybe the question is really strong conceptually, but the answer is not. Maybe there are points where an accident in the liminal space can be useful mm-hmm. in transferring knowledge of new types of mobility, new types of agglutination of the multitude that are unexpected and perhaps useful mm-hmm. towards defining other categories. You know, it's really abstract. Ja, das ist vielleicht gleich das Stichwort. It's really abstract. Ich glaube, der letzte Teil war ja jetzt ein ganzes Stückchen mehr als die vorherigen Teile so theoriegeladen. Da fließt offenbar einiges an so ja, Theorie-Background ein, den wir vielleicht versuchen sollten, so ein kleines bisschen einzuholen. Und ich glaube, was ganz gut wäre, nochmal ein bisschen zu erläutern, ist, was er damit meint, wenn er sagt, Mobile Media is an affective tool, also ein affektives Werkzeug. Was meint er damit genau? Ja, ich glaube, also wenn er macht ja diesen Schnitt zwischen, dass es eben bisher eher sowas um die Frage von Connectivity, von Access ging, also der Frage, wo kann ich mich ins Netz einklinken, und er sagt nun sozusagen, das neue Paradigma, wenn man so möchte, also er nennt das nicht Paradigma, aber so ein Schnitt passiert sozusagen mit Mobile Media in dem Sinne, dass es eben nicht mehr um die Frage von Connectivity geht, sondern von Contact. Und Contact tatsächlich auch im physischen Sinn, also wenn er da von Körpern spricht, von der Somatic Architecture, dann geht es eben tatsächlich darum, dass ich sozusagen die beiden Ebenen der physischen Realität und der Medienwelt eben zum ersten Mal eben in der Frage der Mobile Media nun wirklich überlagern. Man sitzt eben nicht mehr vor einem Bildschirm immobil und sorgt sich um die Connectivity, sondern ist eben unterwegs draußen. Und entsprechend, wie das eben so ist, wenn man draußen unterwegs ist, da spielen Affekte eine große Rolle. Die Verbindung von, also ein Effective Tool, also sagen es ein Effective Tool, da geht es eben tatsächlich ganz stark darum, ortsbezogen bestimmte Nutzungen der mobilen Medien sind eingebunden in das, was eben gerade an Affekt durch die Körper geht. Ich glaube, so würde man das erstmal unterbrechen können. Dann vielleicht da noch eine kurze Nachfrage. Gleicher Kontext. Er spricht ja von diesem Utility Fog. Ja, also, tolles Wort. Ja. Was ist das für ein Nebel? Also es ist ja nun er sagt Cloud-based wird das heute genannt und sie hätten es eben bereits in den 90ern sowas wie einen Begriff wie den Utility Fog entworfen, der irgendwie auf jeden Fall ähnlich ist wie das, was man heute als Cloud-based bezeichnet. Ja, Utility Fog hat eine schöne Ambivalenz. Einmal, also der Nebel ist nun überall vorhanden, wo er ist. Man bewegt sich im Nebel, wenn man sich bewegt. Das heißt, also man ist eingetaucht in den Nebel. Auf der anderen Seite verhindert er auch eine klare Sicht. Also er schränkt die Sicht ein und schränkt aber auch die Sichtbarkeit derjenigen ein, die im Nebel sind. Das weist darauf hin, dass es hier, da wird es ja auch später darum gehen, um sowas wie Transparenzen geht oder eben nicht mehr transparent sein. Kannst du es vielleicht noch ein kleines bisschen konkreter machen? Also inwiefern, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne, wenn wir jetzt so in Mobile Media reden, mit denen man irgendwie noch verschiedene Sachen machen kann, ich stelle mir jetzt vor, meinetwegen, ich habe ein iPhone oder so und bin draußen unterwegs. Inwiefern bewege ich mich jetzt ganz konkret in einem Utility Fog? Na, das ist jetzt eine sehr zugespitzte Frage. Also erstmal muss man nochmal überlegen, also die verschiedenen Layer sozusagen sind nun irgendwie aufeinander, liegen aufeinander. Also du bewegst dich mit deinem iPhone oder vielleicht einfach besser gesagt mit einem solchen Tool draußen herum, hat immer Connectivity ist immer angeschlossen ans Netz. Und dieses iPhone mischt sich gewissermaßen ein in deine Erlebnisse, die du hast draußen. Also jetzt in den Fantasien, die jetzt die aktuellen Unternehmen, die da versuchen, nun irgendwie Kapital draus zu schlagen, stecken, ist dann eben sowas wie, du gehst die Straße entlang und dein iPhone oder dein Gerät meldet dir eben, dass rechts eine ganz tolle Pizzeria ist und eben die Community, die diese Pizzeria bewertet hat, sagt das und das dazu. Das so vielleicht nochmal runtergebrochen auf so eine Vorstellbarkeit, wie das in den Fantasien derer, die damit Geld machen wollen, vermittelt, verhandelt wird gerade. Ja gut, aber da denkt man ja jetzt als erstes, das ist ja eher so eine ziemliche Transparenz, dass jetzt sozusagen wer alles... welche Firmen sonst wie überhaupt mitkriegen, dass ich gerade an diesem Laden vorbeilaufe und wo steckt da sozusagen dieses schwer Sichtbare drin? Also ich frage da deswegen so nach, weil das scheint mir auch so ein grundlegendes Thema oder Problem zu sein, auch wenn es nachher um die Frage der Überwachung geht. Naja, nun haben wir, also der mischt sich ja sozusagen ein Regime in deinen physischen Alltag ein, dass du vielleicht erstmal gar nicht angefordert hast, dessen konkreten Ziele du vielleicht gar nicht kennst. Das ist auch erstmal erstaunlich, dass dieses Regime nun weiß, wo du bist. Unter Umständen eben auch, dass relativ genau weiß, was dein Geschmack ist, dass du vielleicht lieber eine Fungi-Pizza isst als eine Salami-Pizza, weil du irgendwo in einem Facebook-Account geschrieben hast, dass du Vegetarier bist. Also das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt, ne? Aber nur so als Metapher sozusagen. Und Fog ist dann also als Nebel, es vernebelt dir doch irgendwie auch dein Anliegen erstmal jetzt einfach die Straße entlang zu gehen. Du wirst also mit Angeboten zugeballert, die dich erstmal ablenken. Also so würde ich das erstmal jetzt verstehen. Wobei ich würde sagen, der Begriff des Utility Forks, der ist jetzt auch nicht endlos strapazierbar in dem Kontext. Also das ist eben ein theoretischer Begriff, den sie sich in den 90ern überlegt haben und das, was heute wird das eben dann Cloud-Based Computing genannt, ne? Also dass die verteilten Rechner überall hängen und sich überall einmischen. Okay, vielleicht abschließend zu diesem Blog, was er da drin hat, sind ja auch verschiedene theoretische Bezüge, unter anderem auf Kurz, auf Baudrillard und Virilio, also auf Fragen von Simulation, auf die wir auch gleich noch zurückkommen werden, und Geschwindigkeit oder Beschleunigung. Und sagt da, hat da ja so ein Dreh drin, dass er sagt, okay, die Fragen, die gestellt haben, sind konzeptuell stark, aber die Antworten unbefriedigend, und da nochmal anzusetzen. Ich würde gerne noch kurz zu sprechen kommen auf einen anderen theoretischen Bezug, den er da drin hat, nämlich den auf Elias Canetti, wo er ja von den Crowds of Power spricht, also das bezieht sich auf das Buch Masse und Macht, von Canetti. Magst du da kurz was zu sagen? Ja, Canetti hat ja in Masse und Macht, also sozusagen versucht durchzudeklinieren, welche Formen von Massen und auch Meuten dann im hinteren Teil entstehen können, was deren Charakteristiken sind, welche Qualitäten die besitzen. Es ist natürlich interessant, dass das jetzt irgendwie da in der Frage um Mobile Media auftaucht. Sieht man auch, Affektivität spielt dann auch wieder eine Rolle in der Masse ja ganz stark. So viel, würde ich sagen, kann man da erstmal zu sagen. Die Idee war ja vielleicht da auch kurz nochmal Canetti tatsächlich jetzt aus dem Bücherschrank hervorzuholen. Ja, genau, haben wir gemacht. Und um euch da einen kleinen Eindruck von zu geben, einen kleinen Eindruck, wie er in diesem großen Essay schreibt, wollten wir jetzt kurz einen Teil vorlesen, der sich auch darauf bezieht, was Ricardo Dominguez gerade gesagt hat, nämlich diese Crystalline Masses. Das ist hier der Abschnitt Massenkristalle. Funktioniert ein bisschen anders als so, wie er das eben gefasst hat, und zwar wie folgt. Also Elias Canetti. Als Massenkristalle bezeichne ich kleine, rigide Gruppen von Menschen, fest abgegrenzt und von großer Beständigkeit, die dazu dienen, Massen auszulösen. Es ist wichtig, dass diese Gruppen überschaubar sind, dass man sie mit einem Blick umfasst. Auf ihre Einheit kommt es viel mehr an als auf ihre Größe. Ihre Verrichtung muss vertraut sein, man muss wissen, wozu sie da sind. Ein Zweifel an ihrer Funktion würde ihnen jeden Sinn nehmen. Am besten ist es, sie bleiben sich immer gleich. Sie sollen nicht zu verwechseln sein. Eine Uniform oder ein bestimmtes Verrichtungslokal kommt ihnen sehr zustatten. Der Massenkristall ist beständig. Er verändert nie seine Größe. Seine Angehörigen sind auf ihre Verrichtung oder Gesinnung eingeübt. Sie können verteilte Funktionen haben, wie in einem Orchester, aber es ist wichtig, dass sie als Ganzes in Erscheinung treten. Wer sie sieht oder erlebt, muss zuallererst spüren, dass sie nie auseinanderfallen werden. Ihr Leben außerhalb des Kristalls zählt nicht. Selbst wo es sich um einen Beruf handelt, wie im Falle der Orchestermusiker, wird man an ihre private Existenz nie denken. Sie sind das Orchester. In anderen Fällen sind sie uniformiert. Man sieht sie nur so beisammen. Sie sind ganz andere Menschen, sobald sie die Uniform abgelegt haben. Soldaten und Mönche kann man als die wichtigste Form dieser Art bezeichnen. Hier drückt die Uniform aus, dass die Angehörigen eines Kristalls zusammen hausen. Selbst wenn sie einzeln auftreten, denkt man immer an die feste Einheit, in die sie gehören, das Kloster oder die Truppenabteilung. Auslassung. Auch die historische Permanenz des Massenkristalls ist erstaunlich. Zwar bilden sich immer neue Formen aus, aber die alten in ihrem Eigensinn bleiben daneben bestehen. Sie mögen zeitweilig in den Hintergrund treten und an Schärfe und Unentbehrlichkeit verlieren. Die Massen, die zu ihnen gehörten, sind vielleicht abgestorben oder man hat sie ganz unterdrückt. Als harmlose Gruppen, ohne irgendetwas nach außen zu bewirken, leben die Kristalle dann für sich weiter. Kleine Gruppen religiöser Gemeinschaften bleiben in Ländern bestehen, die im Ganzen ihren Glauben gewechselt haben. Der Augenblick, da sie gebraucht werden, kommt so sicher wieder, wie es neuartige Massen gibt, zu deren Erregung und Auslösung sie sich eignen mögen. Alle erstarrten Ruhestandsgruppen dieser Art können hervorgezogen und reaktiviert werden. Man kann sie neu beleben und mit geringfügigen Änderungen ihrer Konstitution als Massenkristall wieder einsetzen. Es gibt kaum eine politische Umwälzung größerer Art, die sich nicht solcher alten, abgesetzten Gruppen erinnert, sie packt, galvanisiert und mit solcher Intensität verwendet, dass sie als etwas vollkommen Neues und gefährlich Aktives erscheinen. Soweit ein kurzer Ausschnitt von Elias Canetti, Masse und Macht, als Taschenbuch bei Fischer erschienen, und das nachgereicht Serviceteil zu dem Interview mit Ricardo Dominguez, mit dem es nach der folgenden Musik weitergeht. 2, 3, 4. Thank you. Babes in Toyland waren das mit einem für sie sicherlich sehr untypischen Song von der Platte Fontanelle aus dem Jahr 92, schon ein bisschen her. Ich glaube, die waren damals in der Zeit mal zusammen mit Nirvana auf Tour. Die waren Vorband bei deren, wie auch immer, Welttournee oder so. Und sind sonst ein bisschen aggressiver. Aber ein sehr schönes, ruhiges Stück zu unserem heutigen Klangfarben-Motto Rotwein. Und wir kommen jetzt auf der im engeren Sinne inhaltlichen Ebene zurück zu dem Interview mit Ricardo Dominguez, mit dem zweiten größeren Block, und hören dazu vorher noch mal kurz, worum es da eigentlich gehen soll. Genau, ich habe ihn da einfach mal gefragt, wie er eigentlich sich Surveillance vorstellt, welchen Begriff er davon hat und was auch Überwachung für den elektronischen zivilen Ungehorsam bedeutet. I began to think about surveillance in terms of its uses probably somewhere in the mid-90s. I mean, in the 80s, you would do actions and cops would be there watching you. So, you know, that was kind of self-evident surveillance. But I think there was a theoretical fiction by William Bogard that came out sometime in the 90s, called Simulations of Surveillance. And I found that text to be quite useful in thinking this kind of question of auto-surveillance, mass surveillance, distributed surveillance. Of course, the histories to the Panopticon and all of that had certainly been around. But again, for me, the question was, in the same way that Baudrillard said surveillance is bad, Aurelio says speed is a negative condition for our society. And Bogard certainly focuses on bringing simulation and surveillance to this kind of negative space of society. And one of the core elements in his story is, what is simulation of surveillance? And the story he tells is, out west, in the deserts of where I was born, Las Vegas, there are small towns that can't afford to have police force slowing you or a car down. So, because you're driving for hours really, really fast, right? And you make a turn, and suddenly there is a cop car. And so you have to slow down, you know, watch yourself and all of that. And so you go by, but you may not look, and it's really a dead car, painted to look like a cop car, because the town can't really afford to have cops sitting out there all day long, right? And so there you create this kind of simulation that you are being surveyed on a no-fi level, right? And so it's that sort of kind of agglutination of aggregation of panopticon and historically, and you no longer really have to create the prison, you just have to kind of create a dead object that evokes that condition of surveillance. And the reason this question became important, at least to me, was with the emergence of the practice of electronic civil disobedience. Since the choice that we had to make, Brett Stahlbaum, Carmen Karasik, Stefan Ray, when we initiated the direct practice rather than just the theorization, right? Was that should we seek the kind of history of hacker anonymity under a name? Mm-hmm. And certainly collective names have been important in my history, Critical Art Ensemble and Electronic Disturbance Theater. But I felt that what we needed to do was to kind of disturb this simulation of surveillance, and that was to not be anonymous, to be wholly transparent. Mm-hmm. Because this would fit in a clear way the civil disobedience model that we were trying to teleport, right? Gandhi said, it's the body in the street that signifies the authentic condition, right? Willing to take a beating from the cops, right? And so how could the cops give us a beating if they didn't know who we were, right? So it was a bit of a struggle in terms internal, because a goodly part of the group came from a tradition of the freedom of anonymity, of you know, of having the technology itself speak rather than the, you know, the person, right? You could be a dog or whatever. But I felt that we needed to say, you know, I am Ricardo Dominguez, I live in Williamsburg, here's my telephone number. If you have any problems with us coming to your website next week to do a virtual sit-in, please contact us. And I felt this would disturb that condition and create a counter simulation of surveillance on them, and that they would have to participate in enunciating, we're here, hi, we're the FBI, we're the Department of Defense, or so they themselves couldn't specifically hide, since it was a transparent game. And of course, now the question of transparency is very much kind of a been tweaked by the neoliberals to create all sorts of other problematics. But at that particular juncture, I thought it was important to seek out surveillance, to say, you know, interpolate me, Mr. I'm over here, officer, digitally. And I'm not suggesting that's the best thing to have in life outside, but I thought digitally it was important to be targeted for surveillance. At least that was my gut feeling, not to be concerned with surveillance. Because I was giving them all the locative points. They knew my telephone number, all that sort of stuff. So when the Mexican government would call and say, when we were at Ars Electronica doing Swarm in 98, and the Mexican government, we know who you are, we know what you're doing, we know, of course you do, I just posted it all online. It doesn't take a deep intelligence system to figure it out. Or, the Department of Defense shooting their so-called information war weapon. Again, it was more a transparency to evoke surveillance was to allow those powers to have to manifest themselves. Mm-hmm. Whereas if one is in a kind of paranoia, whether it's simulations of surveillance or surveillance proper, through this kind of transparency, one is not concerned. In a certain sense, one can see the activists of the 70s, Abby Hoffman and others, being driven insane. They're watching us, right? The paranoia. You're not sure, are they? And it seemed to me that being paranoid about being watched, about being read, if you're that bored, you can read my email. Go right ahead, type of thing. So, I mean, that was kind of trying to disturb that kind of surveillance model and create another kind of minor simulation, which to me was important, a minor simulation of transparency, which would disturb the major simulations of surveillance, the major components of Echelon, right? We used to do actions against Echelon, virtual sit-ins. And so this matrix then traces out, takes measure of these kind of social models of surveillance. And to do it without any kind of fear, which I think is often the way surveillance is used, yes. Right? And so that has been the model. And for instance, with the transporter immigrant tool, we get email all the time. You are a traitor, treasonous. You should be beaten by the, you know. But again, one is then allows in a public sphere. They may be anonymous, you know, white guy, number 89 says, but then this brings out the different players, if you will, in a way that is not, again, a hidden component of the secrecy or fear of surveillance. And that surveillance is part of that kind of space of the public sphere. And so to create a disturbance in the discursive formation of surveillance, in the kind of technological effectiveness of surveillance, right? And to uncover and take measure of its different components. And I suppose the argument could be made now that we have moved from transparency in toto to one of translucency, right? Which is to have a kind of movement between transparency and opacity, mm-hmm. Right? Edouard Glissant, the Caribbean theorist, speaks about the politics of the opaque, mm-hmm. especially around communities of resistance in the Third World, right? And, you know, certainly if you are a young Filipino fighting police abuse and you're going to do electronic civil disobedience, I would recommend opaqueness, yes. Right? So I am taking into account that I'm within a certain, I'm a citizen of empire, right? Established within a certain circuit of civil rights, limited, but certainly elements. So I certainly have a matrix of performativity, which is much larger than, other communities. When I speak to communities, do take that into account, this performative matrix of transparency in relation to surveillance. And opaque politics, I think, have their space, right? And so in a certain sense, there's also to me this third paradigm of translucency, which is if there is major simulation, right, the wag the dog type scenarios, there is minor simulation in Deleuze Guattari's notion of minor literature. Mm-hmm. And so I feel that the work that Electronic Disturbance Theater does is one of minor simulations that riffs off between transparency and translucency, right? Does this thing work, mm-hmm. right? Does electronic civil disobedience as practiced by, is it really working? Well, the Mexican government seems to feel it's working, right? So it creates this possibility. Gut, das war jetzt ein relativ langer Teil, der auch an einigen Stellen ziemlich voraussetzungsreich war, was so den Theorie-Hintergrund betrifft. Er spricht ja davon, dass Überwachung als Simulation funktioniert. So das Paradigma, was er dann nennt, ist ja dieses Polizeiauto, was da irgendwo draußen vor irgendeinem Dorf steht und wahrscheinlich die Leute, die daran vorbeifahren, fahren dann langsamer, weil sie Angst haben, da überwacht zu werden, aber da sitzt gar keiner drin. Das ist nur eine Simulation. Mhm. Also interessant wäre, glaube ich, jetzt nochmal genauer zu gucken, also wie soll man sich das vorstellen, also inwiefern trifft das jetzt bei Mobile Media zu, also dass das auch eine Simulation ist, und fast noch interessanter fände ich jetzt die Frage, er spricht ja dann in dem Zusammenhang von einer Minor Simulation oder auch einer Counter Simulation, wie man sozusagen dem entgegenwirken kann, und das war, glaube ich, nicht ganz leicht zu verstehen, genau unter dieser Minor Counter Simulation zu verstehen ist, wie das ganz konkret aussieht. Ja, da muss man ganz kurz nochmal ausholen, dass sozusagen die Tradition im Hacktivismus in der Hackerwelt ja schon auch eine ist, im Schatten der Anonymität zu handeln, sein Gesicht nicht zu zeigen und nun sozusagen dass sozusagen ein großer Schritt ist oder ein sehr bewusster Schritt auch ist zu einem anderen Modell, also sozusagen hier bin ich Officer, ich mache das jetzt, also aus dem Anonymen herauszusteigen. Simulation, Surveillance, Überwachung, also er bezieht sich ja sehr stark auf erstmal darauf, dass Überwachung grundsätzlich eben durch Furcht wirkt in den Köpfen, durch Attrappen eben, Beispiel Polizeiauto. Und er dann eben dazu neigt zu sagen, es handelt sich eben grundsätzlich auch um eine Simulation von Überwachung, die viel, viel wichtiger ist als sozusagen die tatsächliche Überwachung, die eben vielleicht stattfindet. In dem Kontext wäre dann eben zu überlegen, wie geht man denn damit eigentlich um, wenn man erstmal sagt, es ist ein Problem im Kopf der Leute, die paranoid werden. Und dann kann man eben sagen, okay, wenn es eine Major Simulation of Surveillance gibt, dann veranstalten wir hier doch eine Minor Simulation, die diese Praxis stört. Das ist ja auch immer ganz wichtig, also das Stören einer Praxis. Und hier bezieht er sich ja auf Deleuze, Guattari, minoritäre Literaturen. Da geht es ja vor allem darum zu sagen, also da gibt es eine eigene Art von Sprache, die da entwickelt wurde, einen eigenen Stil, eigene Begriffswelten. Und überträgt das jetzt relativ frei, würde ich sagen, aus einer Idee eben zu sagen, ja, wenn es sich um eine Simulation von Überwachung handelt, dann simulieren wir eben eine Art von Gegenmodell dazu, die das eben erstaunlicherweise daran besteht, zu sagen, hier bin ich, Officer, ich habe gerade dies und dies gemacht und meine Telefonnummer ist jene. Das ist sozusagen in einer diskursiven Praxis sehr eingebunden. Er sagt ja auch, das kann man nun aber auch nicht allgemein empfehlen, also der redet von dem philippinischen Aktivisten, der sich mit Polizeigewalt beschäftigt. Also es ist natürlich auch eine Frage, wer bin ich, wo stehe ich, welche Rechte habe ich, aus welchem Schutz heraus mache ich das, was ich mache. Also er empfiehlt das nicht als generelle Praxis. Daran vielleicht noch kurz zu zentralen Begriffen, mit denen er da operiert, also Transparency, Opaqueness und Translucency, also Transparenz, Opaqueheit, Undurchsichtigkeit und irgendeine Form von Mischung in der Durchscheinbarkeit oder genau, so. In der sie da irgendwie angekommen sind. Magst du da in dem Kontext noch kurz was zu sagen? Es scheint ja so eine Bewegung zu sein von dem Opaken weg, also genau ja, von dem, was genau. du gesagt hast, ja. mit den Hackern oder dem, was für viele Leute, die aktiv sind, völlig absolut notwendig ist, je nach ihrer sozialen Situation, wenn sie halt kein Citizens of Empire sind und Zugang zu University of California Supercomputers haben. Und dann halt erstmal hin zu Transparenz, um dann jetzt woanders zu landen. Ja. Ja, also Transparenz, genau, ich bin sichtbar, dann gibt es halt die Opaka, das aus dem Nichtsichtbaren heraus und Translucency, also die vielleicht Durchscheinbarkeit, würde ich sozusagen als einen taktischen Begriff verstehen, der es mir erlaubt, eben zu entscheiden, also mache ich jetzt das, was ich da machen will, eben mit offenem Visier sozusagen oder verstecke ich mich doch noch. Also das ist das erweitert sozusagen, ist ein Begriff, der das Repertoire der Handlungsmöglichkeiten erweitert. So. Ist damit auch gemeint, sozusagen je nach Kontext unterschiedlich zu entscheiden? Also in bestimmten Natürlich, Kontexten ja. dann sozusagen das offen zu legen, zu sagen, yes, officer, here I am, und in anderen bestimmten Sachen dann halt das nicht zu machen. Genau, ja. Okay. Ja. Wäre höchstens, also was mir dann da einfällt, ist dann die Frage, inwieweit sowas dann nicht halt auch auffällig sein kann. Also wenn jemand in bestimmten Bereichen alles offenlegt und in bestimmten anderen Bereichen halt nichts offenlegt, ob nicht dann das genau sozusagen den Fokus derjenigen, die was wissen wollen, halt ja darauf bringt oder das und sagt, oder dass das dann sozusagen ja, man dann genau darauf gebracht wird zu sagen, ja, da muss ja was sein. Also das ist doch interessant. Naja, das, was ich nicht offenlege, das ist ja nicht offen. Also jetzt wäre jetzt erstmal die These, also aus einer Handlungsperspektive heraus eben zu sagen, das erscheint ja dann auch nicht. Mhm. Ne? Und alles andere ist wieder Paranoia. Mhm. Ja, ich dachte dann, also nur kurz als Erläuterung, ich dachte da halt daran, als es damals diese Diskussion gab, E-Mails zu verschlüsseln mit PGP zum Beispiel. Gute Praxis. Genau, wo dann halt gesagt wurde, und das fand ich sehr einleuchtend, naja, am besten, man verschlüsselt eigentlich alles, weil wenn man nämlich nur bestimmte Sachen verschlüsselt, dann ist sozusagen ja, aus der Perspektive der Überwachung klar, dass da jetzt wirklich was Interessantes liegen muss. Dennoch, ja, das ist vielleicht eine These, die dann irgendjemand haben kann, dennoch ist erstmal unklar, was da drin steht. Ich würde sagen, wir machen jetzt rasch weiter. Mhm. Die nächste Frage, um die es ging, das war so ein bisschen, was will eigentlich Electronic Civil Disobedience erreichen? Und da geht es dann eben um den zentralen Begriff des Discursive Shifts, also Discursive Shift würde ich jetzt erstmal ein Umdrehen des Diskurses, ein Einhaken im Diskurs, ein Verändern des Diskurses, Verschiebung, ja, benennen, genau. So there was a lot of, and of course, you know, the institutions of power, Department of Defense, all of that, were also extremely angry, and were saying no. So there you were able to trace out the conditions of power, at multiple minor power, major powers, all in around the question, and those critiques were very useful in then implementing a larger scale performative matrix that disallowed the end of the practice, but also disturbed each of the discourses, and allowed perhaps a minor conceptual drift that was unexpected for each of them, which then led to, say, Congress saying electronic civil disobedience is not cyberterrorism, is not cybercrime, is not anonymous cracking. It's a teleportation of civil disobedience, nothing less, nothing more. And that is part of the practice of the performative matrix of VCD at that point, was to look at the kind of emergent hard definitions of cyber war, cyber terrorism, cyber crime, and shifted from questions of infrastructure and syntactical knowledge code, secret, to semantics. And semantics was a way to reshift and teach the discourse, wherein communities of power and minor communities of power had to deal with the semantic structure as the primary shift point, rather than the question of syntactical code and infrastructure, right? Because then those two things, they could say, well, it's distributed denial of service, it's illegal, you know, all of that. And so that's not a landscape that one can negotiate a pedagogical concern. Mm-hmm. And shift that power. So with minor simulation, transparency of surveillance, one could then have that pedagogical shift. And certainly we saw it, say, in Germany with the deportation class action and the legal outcome of that case, right? The lower case said they went with the cyber terrorism, cyber crime model. The higher court in Frankfurt said, no, it's one of public protest, that sort of thing. And so I think that was an important discursive shift. I suppose at the core of the work is to shift the circuits of social discourse in kind of focused questions. With the Zapatistas, was to question the nature of top-down globalization as it was structured through NAFTA. The free trade agreement in Canada, US, and Mexico, which basically disestablished ownership of communal lands. And it was the removal of constitutional rights, literally, that had been established by the Mexican Revolution, that was led by the indigenous movement, Zapata, specifically, right? So the, at least in the 90s, I mean, that was a core question, right? How to intervene using tactical media, specifically electronic civil disobedience, within this larger critique of globalization from the top down. At the same time, it was to emphasize the emergence of an alter globalization that could not be denied. The Zapatistas and others have always been antagonistically defined as anti-globalization. But the Zapatistas are fairly clear that they're not against a peer-to-peer global community, right? Part of their intercontinental strategies, encuentros or intergalactic, in the more joyful way, is to seek out a different form of globalization. And so I think that's a core element and how to do that. Before that, in the 80s, was, again, to some degree, a critique of the establishment of what we would now call the neoliberal agenda under Reagan and its neoconservative kernels that we later, of course, now have seen in full bloom. And again, it was a shifting of discursive spaces of intervention, using the qualities of critical aesthetics that had been established by the Situationists earlier and other models, and to establish a link with those kind of avant-garde histories with new technologies that were emerging and new kind of what we call the performative matrix that would question some rudimentary or root considerations that were fundamental to activism in the 80s. That is, that the streets were the core of manifestation and amplification of shifting policy. We felt the streets were dead capital in the face of virtual capitalism, at least in the 80s. And so that activists had to reconsider their kind of Luddite response, and they had good reasons to be Luddites, to really frame this kind of new emergent power that was clearly around us. At the same time, to speak to the emerging hacker community in the 80s, to reconsider their kind of utopianism and to question the kind of abstract limits of that utopianism, and to make them hit the streets, mm-hmm. right? So it was kind of a reverse, mm-hmm. And that somehow a critical art ensemble were the Panther moderns, who were neither hackers nor activists nor cyborgs, but a matrix that would shift the discourse of each towards what perhaps were their own limits. Soweit der nächste Teil unseres Interviews, des Interviews mit Ricardo Dominguez. Einiges von dem, was er eben gesagt hat, wurde ja Anfang der Sendung schon erläutert, die Deportation Class Kampagne bis hin zu dem juristischen Urteil, dass es sich dabei nicht um Cyberterrorismus handelt, die Denial of Service Attacken als Mittel. Ich würde gerne noch eine Nachfrage zunächst mal stellen. Er redet da ja von dem Übergang von Syntax zu Semantik, von syntaktischen Strukturen zu semantischen. Magst du da kurz was zu sagen? Also syntaktische Strukturen, damit meint er eben auch die technische Infrastruktur. Und er redet da in dem Kontext davon, die Frage ist eigentlich, wenn wir nun Eingriff in den Diskurs nehmen wollen, also den Discursive Shift irgendwie erzeugen wollen, eine Störung erzeugen wollen, dann muss die eben auf semantischer, auf Bedeutungsebene laufen. Und kann jetzt nicht nur im Entwickeln von Tools liegen oder im Coden von Software selber. Ich glaube, so muss man das, kann man das einfach recht schnell zusammenfassen. Ja, was in dem Zusammenhang ganz, finde ich, so sehr prägnant ist, ist ein anderes Interview, das geführt wurde im Rahmen dieser Deportation Class Sache mit Ricardo Dominguez. Und da wird er eben dann auch in dem Interview gefragt, ja, ist das nicht letztendlich so ein bisschen so ein David gegen Goliath, und kann man denn wirklich sozusagen auf so einer Ebene von Server zusammenbrechen, da was erreichen, haben die dann nicht irgendwann später einfach andere Server? Und dazu sagt er, die Online-Demo ist nur ein Fokus für die Gemeinschaft. Es geht nicht um zusammenbrechende Server. Das Electronic Disobedience Theater ging auf die Webserver des Pentagons, die Frankfurter Börse und der mexikanischen Regierung los. Wir haben nie Server zum Absturz gebracht, egal wie groß die Mythen um unsere Aktion waren. Wir erzeugten viel Medienecho und Auseinandersetzung um unser Thema, die Zapatisten. Und das war schließlich das Hauptziel der ganzen Sache. Bei Online-Aktionen geht es nicht um technische Effizienz, sondern um symbolische Wirksamkeit. Die Zapatisten haben schließlich auch nicht mit Waffen gesiegt, sondern mit Worten, mit Poesie gegen Waffen und mit Gesten, die über die Grenzen dessen hinausgehen, was mit Technologie zu erreichen gewesen wäre. Ja. Also ich finde, da bringt er das ganz gut auf den Punkt. Also genau, also da wäre auch mal ganz kurz sozusagen, dass natürlich in dem Moment, wo mein primäres Interesse wäre, nun einen Server zum Zusammenbruch zu bringen, andere Mittel natürlich viel effizienter wären. Mhm. Ne? Also mhm. Und auch das mit der semantischen Ebene hier auch nochmal ganz klar anklingt. Also es geht darum, im Diskurs bestimmte Positionen anzugreifen, zu verändern und dies möglichst mit vielen Leuten zu tun. Er bezieht sich da ja bei der Frage zu seinen politischen Intentionen und den politischen Intentionen der Projekte, die er gemacht hat, auf die Situation in den 80ern zurück und hat da ja so eine Art Doppelstruktur drin. Also auf der einen Seite hatten sie damals den Eindruck, dass die Streets are dead capital im Vergleich zum Virtual Capital, also dieses sozusagen als Kampfraum, verändert sich da gerade was, mhm, und das muss man irgendwie auf dem Zettel haben, und sagt da ja auch kurz, dass die entsprechenden Aktivistinnen und Aktivisten ihre Luddite, also ihre maschinenstürmerische Praxis von damals irgendwie nochmal neu durchdenken mussten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Hacker in bestimmten utopischen Vorstellungen befangen waren und sie da sozusagen so Verbindungen neu schaffen wollten. Genau, also das ist die Praxis, zielt eben dann auf verschiedene Gruppen ab, die auch relativ isoliert und damals voneinander existiert haben, eben so klassischer Straßenaktivismus. Und die Analyse von Ricardo und seinen Leuten war eben genau die, zu sagen, Streets are dead capital, die Machtvektoren im neoliberalen, globalisierten, vernetzten Kapitalismus laufen eben nicht mehr auf der Straße oder nicht mehr ausschließlich auf der Straße zumindest, sondern eben auch im virtuellen Raum. Andersrum eben zu sagen, liebe Hacker, kommt mal von eurer Wolke runter. Auch wenn ihr jetzt ganz viel kommunizieren könnt im Netz, dann heißt das noch lange nicht, dass sich die materiellen Bedingungen der Menschen ändern. Ich glaube, dass um diese Verschränkung geht es da. Okay. Damit haben wir das Ende der ersten Hälfte dieser Brettsendung erreicht. Ricardo Dominguez und die Frage von Grenzregime, die Frage von seinem Arbeiten zwischen Kunst, Politik und universitären Institutionen. Und bevor wir dann in die zweite Hälfte einsteigen, hört ihr noch ein Stück in Rotwein, unserem heutigen Klangfarbenmotto, vielleicht ein bisschen ähnlich wie Babes in Toyland. Vorhin ein etwas untypisches Stück, stammt von Le Tigre, von ihrer Platte Feminist Sweepstakes und heißt Cry for Everything Bad That's Ever Happened.